Nationalsozialismus heißt Wachsein vor sich selbst und Wachsein für sein Volk. Wenn wir die Dinge von diesem Standpunkt aus sehen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass jede gesunde Mutter, Hüterin, Hegerin und ureigenste Treuhänderin des Nationalsozialismus sein müsste, weil seine tiefsten Forderungen sich mit ihren innersten Mutterforderungen decken. So grüße ich euch heute wieder alle, alte Mütter und junge Mütter, und besonders euch, meine Mädel, im Arbeitsdienst, im BDM, die ihr nach uns Deutschlands Mütter sein werdet. Wir wollen alle an unserem Volk dienen, es alle lieben und einander Gefährten sein in einem unbändigen Stolz, deutsche Auferstehungsjahre mitgestalten zu dürfen.